Phänomenales. Stabilisierung. In einer Welt, in der alles danach strebt, Energie abzugeben, ist jener Zustand als stabil zu bezeichnen, bei dem dies bereits gelungen ist. Dazu bilden die elementare Verbindungen. So werden diese von der Last einer überzähligen energetischen Aufladung etwas befreit. Daraus ergibt sich in der Folge eine Emanation der Verbünde, jene aus elementaren bestehenden Strukturen erscheinen da. Das Potenzial beinhaltet alles und nichts als Grenzwerte des Möglichen. Dazwischen besteht ein Bereich relativer Zuordnungen. Um etwas richtig verstehen zu können, muss es auch in einer dazu passenden Weise dargestellt werden. Da kann es hilfreich sein, zuerst einmal die Grenzwerte eines Bereiches aufzuzeigen, wie das hier geschieht. Die relativen Zuordnungen ergeben sich in situ aus den vorkommenden Möglichkeiten und sind Eventualitäten. Man muss zur Bestimmung solcher Gegebenheiten etwas wissen. Energieüberschüsse können für die Strukturen schädlich sein. Die Aufnahme von einer gewissen Menge an Energie reicht zuweilen aus, um einen möglichen Zerfall der Stoffe zu bewirken. Das würde aber nicht dem Drang der Dinge nach Energieabgabe, Befreiung, entsprechen. Zugleich soll es uns aber auch als wahr gelten, dass Energie alleine nur sehr bedingt an eine Umgebung weitergereicht werden kann. Ein Unterschied des Potenzials zur Umgebung kann dies überhaupt erst möglich machen. Und das soll alleine nur dann so gelten können, wenn es auch einen wirklichen Übertragungsweg für diese gibt. Alles speichert also Energie, aber auch Energieüberschüsse. Dabei vermindern die Letzteren eine Stabilität der Materialien. Da steht selbst das Lebewesen als Organismus fortwährend etwas unter Strom, weil es diese Prozesse aushalten können muss. Es bedarf mancher Einsichtnahme in dieses eigene Verhalten von unserem Leib, um es selbst feststellen zu können, wie dadurch gewisse Arten der Schwächung bei uns hervorgerufen werden. Solche wiederum aufzuheben macht eine Gesundung überhaupt erst für uns möglich. Jedes überzählige Potenzial wird ein durch äußerliche Umstände aufgezwungenes sein. So ist das zu verstehen. Der Mensch strebt eigentlich einer inneren Ordnung zu, seiner eigentlichen Stabilität, welche ohne solche Überschüsse leichter zu erreichen sein wird.